Wir haben nicht nur die Gefahrenlosen, wir haben auch die gefährlichen Probleme angepasst. Wir haben nicht aus Angst vor dem Weltjudentum den Griff ins jüdische Wespennest in Deutschland unterlassen. Wir haben die Juden aus dem öffentlichen Leben herausgefegt. Sie können nicht mehr auf den Bühnen oder im Film oder in den Zeitungen im Namen des deutschen Volkes reden. Sie haben kein Recht mehr, die deutsche Nation zu repräsentieren.